Im Selbsterhaltungstrieb vernichtete diese Gruppierung jeden, der eine abweichende Meinung vertrat. Du weißt, sagte Hodan zu mir, wie wir am Schutz der Sowjetunion festgehalten haben, in der Einsicht, dass ohne sie der Faschismus nie besiegt werden könne. Münzenberg hat sich bis heute noch nicht zu sowjetfeindlichen Äußerungen hinreißen lassen, auch wenn er betroffen ist vom gleichen Urteil, das an seinen Genossen vollstreckt wurde. Sein stärkster Gegner in Paris war Dahlem. Dieser stellte ihm im Spätsommer 38 das Ultimatum, entweder Abbitte leisten oder Ausschluss. Münzenberg kehrte nicht gefügig, wie Bucharin, von einer Reise nach Paris nach Moskau zurück, um sich der Kontrollkommission auszuliefern. Stand seitdem unter ständiger Beobachtung. Seine Post wurde abgefangen. Seine früheren Mitarbeiter wurden gegen ihn aufgehetzt. Wehner verhielt sich kühl, abwartend. Er war ehrgeizig, 32 Jahre alt. Ein Aufstieg war nur möglich unter ständiger Absicherung. Er war der verschwiegenste von allen. Auch Katz widerstrebte noch. Es wurde ihm eingeredet, er sei es eigentlich gewesen, der Münzenberg die Ideen geliefert habe. Katz war zu klug, die zu glauben. Er kannte allzu gut Münzenbergs Leistungen während der beiden vergangenen Jahrzehnte. Doch wie stark muss einer sein, sagte Hodan, sich aufrichtend, um der systematischen Erpressung durch die Partei standzuhalten. Und ich sah, dass sich auch in Hodan nun vollzogen hatte, was in Paris bereits angebahnt gewesen war. Ich verstand Katz, sagte er. Zuletzt gab es für ihn nur noch das treue Bekenntnis oder den Nackenschuss. Münzenbergs Leben, sagte Hodan, ist gefährdet. Abtrünnige sind im Ausland ermordet worden. Kein Grund, mit seiner Schonung zu rechnen. Da hat er nun, sagte er, in einem Rundschreiben am 10. März in seiner Zeitschrift veröffentlicht, seinen Austritt aus der Partei bekannt gegeben. Und während Hodan Münzenberg zitierte, sah ich diesen vor mir, schräg vorgebeugt, die linke Hand flach auf die Tischplatte gelegt, die rechte angehoben, mit dem Finger in die Luft schreibend, breit, wuchtig stand er da. Sein thüringischer Dialekt vermischte sich mit Hodans berlinerischem Tonfall. Hodan machte sich Münzenbergs Erklärung zu eigen. Meine Erfahrungen während der letzten 2 Jahre, sagte er, haben mich davon überzeugt, dass es unmöglich ist, innerhalb der heutigen Partei politische Meinungsverschiedenheiten zu klären und auszutragen. Mein Konflikt mit der Leitung ist zurückzuführen auf Fragen des Parteiprogramms, der Propagandamethoden, der innerparteilichen Demokratie und der Auffassung über das Verhältnis der Partei zum einzelnen Mitglied. Alle waren wir uns einig im Prinzip des demokratischen Zentralismus, in der Wahrung der Rechte jeglicher Minderheit und jeglicher loyaler Kritik, in der Autonomie der einzelnen Parteiorganisationen, in der Anerkennung der Wählbarkeit, der Pflicht zur Rechenschaftsablegung und der Absetzbarkeit aller Bevollmächtigten. Erst wenn wir zu diesen Grundsätzen zurückfinden, kann das richtige Verhältnis der Partei zu den Mitgliedern wiederhergestellt werden. Alle Einzelnen zusammen bilden die Partei. Nur von Menschen in freiwilliger Disziplin, nicht durch Reglementierung und Kommandierung, kann der bevorstehende revolutionäre Krieg gewonnen werden. Die Mitglieder, der einzelne Mann, die einzelne Frau, der politisch denkende Mensch, der wachsende, schöpferische Mensch, diese sind die Partei, nicht der Apparat ist es. Wenn diese vielen nicht von der Richtigkeit der von der Leitung angewandten Strategie und Taktik überzeugt werden können, so muss jeder Versuch, Disziplin zu schaffen, zur Fiktion und Groteske werden. Wir, die wir sie und immer wieder neu ersinnen, sind die Partei. Nicht das Idol ist es, oben, der zürnende Gott, der sich anmaßt, über uns bestimmen zu dürfen. Von der Leitung, Von Ihrem Apparat trenne ich mich, sagte Münzenberg, doch nicht von den Tausenden, die widerrechtlich, ohne Verfahren, ohne Möglichkeit einer Verteidigung von anonymen Stellen ausgestoßen wurden. Hodan beugte sich vor, strich sich über das Gesicht. Die Frau sprang von ihrem Sitz, stand bereit, Hodan zu halten, versuchte, seine weitere Rede abzuwehren. Münzenberg gedenke weder, sagte er, sich von der Sowjetunion loszusagen, noch eine eigene Fraktion der Partei zu gründen oder seine Tätigkeit auf eine Gruppe zu beschränken. Er werde fortfahren, für eine große, umfassende Einheitspartei zu wirken. Doch was war diese Stimme jetzt wert, fragte ich mich, als Hodan sich niederlegte. Diese vereinzelte Stimme in Paris, die keine Organisation hinter sich hatte, der es nie gelingen würde, die Partei von ihrem Weg abzubringen, die, wie hartnäckig auch immer sie eine Überzeugung ausdrückte, letzten Endes doch nur von ihrem Alleinsein sprechen konnte. Trotzdem gab ich ihm recht. Ich konnte ihn nur so beurteilen, wie ich ihn kennengelernt hatte. Zweideutiges hatte ich über ihn erfahren. Doch stellte ich mir vor, dass seine Perspektiven zu weit waren, um sich in Übereinstimmung bringen zu lassen mit dem engeren, auf absolute Anpassung an zentralistische Beschlüsse eingestellten Denken seiner Gefährten. Die Meinung, die er vertrat, war bedeutungslos gegenüber der Ansicht der Stärkeren. Diese hatten die Partei, die in Gefahr war, zu erhalten. Ob er eigensüchtig, selbstgefällig war, wie ihm vorgeworfen wurde, vermochte ich nicht zu beurteilen. Auch wusste ich nicht, ob seine nächsten Mitarbeiter bloß Streber waren, wie er behauptete. Erklärungen für den Sachverhalt musste es irgendwo geben. Nur würden sie verschlossen, für immer unzugänglich sein. Dies alles hatte für mich zurückzutreten. Ich konnte noch nichts aussagen über meine eigenen Möglichkeiten, konnte noch nicht beweisen, dass ich die Fähigkeit zur illegalen politischen Arbeit besaß. Feststellen ließ sich nur, dass es ohne meine Anteilnahme am politischen Kampf auch für mich keine Zukunft geben würde. Vor einigen Wochen hatte ich durch Roggebys Vermittlung Mewis getroffen. Er war aus seinem Quartier in Malmö für ein paar Tage nach Stockholm gekommen. Wir gingen nachmittags über das Ladugårdsfeld am Rand des im Bau befindlichen funktionalistischen Stadtteils Gärdet. Eigentlich ergab sich aus der Begegnung nicht mehr als der Hinweis, dass ich später, im Nachsommer vielleicht, bei der Materialbeschaffung für eine geplante Zeitschrift hinzugezogen werden könnte. Alles andere, leicht dahingesagte, hinterließ nur Anstöße, die erst Tage darauf in mir zur Wirkung kamen und mich wieder etwas von der ungeheuren Abschirmung und Verschlossenheit der Tätigkeiten im politischen Untergrund ahnen ließen. Wie bei der Zusammenkunft in der Villa Candida wurde ich durch ein paar Fragen, durch einen grünlichen, bläulichen Blick angepeilt. Wieder schien Mewis mir fremd, gänzlich verschieden von Menschen wie Hodan, Münzenberg, die ihr persönliches Wesen zeigten. Neben Hodan sitzend, der heftig atmete, um einem beginnenden Krampf entgegenzuwirken, dachte ich an die verborgene, konspirative Welt, in der alle 6 Wochen sorgfältig geplante Reisen mit gefälschten schwedischen Pässen von Trelleborg nach Sassnitz stattfanden, in der Instrukteure ihre Verbindungsstellen in Berlin, Hamburg, Bremen aufsuchten, in der die Zellen in den Industrien, den Massenorganisationen, den Stadtvierteln ausgebaut wurden, in der allein in Berlin noch 3000 Kommunisten ihre alltägliche Kleinarbeit leisteten, in der zwischen Gruppen, die nie mehr als 3 bis 4 Mitglieder zählten, Meldungen weitergeleitet, Berichte eingeholt, in der Druckschriften hergestellt und verbreitet wurden. Die Welt rückte mir nah, in der Koppi und Heilmann lebten, in der mit geheimem Griff die Membrane in einem Instrument, das Gewinde in einem Motor falsch eingestellt wurde, in der an Lokomotiven und Flugzeugen, an Granaten und Geschützen fehlerhafte Teile eingebaut wurden. Zurückgekehrt von der Reise ins Land, tauchten die Vertreter der Partei wieder in ihren schwedischen Verstecken unter. Niemand fragte nach ihrem Namen. Bei Arbeitern, Seeleuten wurden sie beherbergt. Tief unten war die Solidarität intakt. Tief unten, in primitiven Werkstätten, wurden Änderungen an Ausweispapieren vorgenommen, Fotos ausgetauscht, Stempel durch darübergerollte, nicht zu hart gekochte geschälte Eier übertragen. Tief unten wurde kein unnützes Wort geäußert beim emsigen Kampf gegen die ungeheuren Bauten des Feinds. Auch Hodan, selbst wenn er, gleich Münzenberg, auf eine abseitige Position geraten war, führte weiter, was er begonnen hatte. Immer noch befand er sich als Gegner des Faschismus auf der gleichen Front, die von der Kommunistischen Partei eingenommen wurde, und immer noch galt für diese Front bei allen Antagonismen die Notwendigkeit der Einheit. In der Pariser Konferenz Ende Januar war von einer Einheit von oben gesprochen worden. Vielleicht ging dies schon mit der Einsicht zusammen, dass die Brüche zu tief waren, um sich noch organisch schließen zu können, dass sie nur durch Handlungen der Macht von dem, der die Oberhand gewann, hergestellt werden konnten. Für mich, der ich noch keine festen Formen vor mir hatte, der ich nicht einmal ein Stück meines eigenen Wegs vor mir sah, war der Richtpunkt einer Gemeinsamkeit das einzig Haltbare. Wie in Cueva La Potita und in der Sanitätsstation bei Denia war Hodan auch in seiner Stockholmer Katakombe bereit, Kümmernisse und Depressionen durch Aktivität zu überwinden. Von allen Arten des Mitleids, die er als Folgeerscheinungen des Christentums verachtete, war ihm die verabscheuteste das Selbstmitleid. Mit keiner Nachempfindung des Unglücks war einem Menschen zu helfen. Vielmehr diente sie nur dazu, den Mangel an eigenem Eingreifen zu entschuldigen. Eine Gefühlsbeteiligung war nur etwas wert, wenn sie zu unmittelbarer praktischer Hilfe führte, und war diese eingeleitet, hatte jede Emotion zurückzutreten. Die Stärke und Ausdauer, die er von sich verlangte, musste ein normales Maß übersteigen, da ein großer Teil seiner Energien sich schon bei der Bekämpfung der Krankheit verbrauchte. Er, dem die Angst in der Form asthmatischer Anfälle zusetzte, ließ nach außen hin nur Zuversicht gelten. Er hatte es stets abgewiesen, über die Anlässe seiner Bedrängnis zu sprechen. So verständnisvoll, wie er für die psychischen Hintergründe der Erkrankungen anderer war, so kühl und stoisch verhielt er sich gegenüber dem Druck, der auf ihm lastete. Immer, wenn er etwas vor sich zu verbergen trachtete, wenn ein Konflikt, zumeist politischer Art, ungeklärt blieb, überkam ihn die Erstickungsnot. Oft, während unseres Zusammenseins in Spanien, hatte ich gewünscht, er möge etwas von seiner Beherrschtheit aufgeben und selbst Beistand verlangen, doch er blieb dabei, nichts anderes als Gleichmut zu zeigen. Sein Hals war voll vom Rasseln. Er spie in eine Papiertüte, die die Frau ihm gereicht hatte. Doch waren seine Züge auch eben noch geprägt vom Schrecken, die Augen schwarz starrend, so lächelte er jetzt schon wieder, blickte mich an voller Selbstironie, als die Frau ihm das Gesicht wusch und abtrocknete. Ich spürte ihre Eifersucht mir gegenüber, auch von ihr, wie von Lindbeck, seiner früheren Gefährtin, ging ein Besitzergreifen aus. Doch war es bei Lindbeck fordernd, fast gewalttätig gewesen, so war es bei ihr beschirmend, voll Selbstaufopferung. Ich fragte mich, während das Schnüffeln und Kauen in den Käfigen ringsum mir wie fortwährendes Knistern in den Ohren lag, was Hodan, der sich abfällig über das Zweierverhältnis der Ehe zu äußern pflegte, zu dieser Frau geführt haben mochte. Vielleicht war ihm die Vereinsamung so übermächtig geworden, dass er nach Geborgenheit verlangte, wie sie von der Frau heraufbeschworen wurde. Bald, sagte sie, würden sie umziehen, Eine kleine Wohnung sei ihnen erboten worden, draußen in Christineberg. Sie habe sich schon Möbel angesehen bei der Emigrantenhilfe. Von Tischen, Stühlen, Geschirr, Gardinen sprach sie, rechnete aus, was ihnen von Hodans Gehalt nach Abzug der Miete übrig bleiben würde, und Hodan, vom kärglichen Neuanfang im Exil vorstoßend zur Hoffnung auf erweiterte berufliche Möglichkeiten, sagte, dass fortschrittliche schwedische Ärzte bestimmt gewillt sein würden, mit ihm, dem bekannten Spezialisten, zusammenzuarbeiten. Die Schwäche, die wieder aufkommen wollte, wischte er weg. Unternehmungslust zur Schau stellend erhob er sich, zeigte nach oben, wo die fast in Vergessenheit geratene Stadt sich nun wie ein Kessel über uns stülpte, nannte plötzlich Kautsky, den Sohn des Patriarchen, war sein Freund aus der Schulzeit, nannte Brecht, beide wohnten im Vorort Vigbyholm, als Gäste im Landschulheim. Auch Kautsky war Arzt, betroffen vom schwedischen Arbeitsverbot, wartend auf das Visum zur Einreise in die Vereinigten Staaten. Brecht war mit seiner Familie aus Dänemark gekommen, ihm sollte bald ein Haus zur Verfügung gestellt werden. Hodan schlug vor, dass wir sie noch heute besuchten. Die Frau wollte Einspruch erheben, doch er ging schon an ihr vorbei. Durch das Schaben und Knacken und indem es ihm gelungen war, seine Vitalität in Bewegung zu setzen, veränderte auch der Raum, in dem ich ihn angetroffen hatte, sein Aussehen, glich nicht mehr einem Kerker, sondern einem beliebigen, provisorischen Unterschlupf, in dem er sich hausen und planen ließ. Am Rand des Wegs, der zur Schulkolonie in der Fichtenwaldung führte, neben den Stallungen des Bauernhofs auf dem hohen Brettertisch zum Abstellen und Verladen der Milcheimer, saß Osjetskis Tochter. Links, hinter Graben und Zaun, breiteten sich Viehweiden aus, rechts zogen sich die frisch gepflügten Furchen des Ackers hin. 1936 war sie, durch Vorsorge des zum Beistand ihres Vaters gegründeten schwedischen Komitees, nach Vigbyholm gekommen. Zuvor hatte sie als erstes politisches Flüchtlingskind aus Deutschland 3 Jahre im Internat Dortington Hall in Südengland verbracht. Ehe ich noch wusste, wer sie war, war mir ihre Haltung völliger Abgeschiedenheit aufgefallen. Ich folgte Hodan und seiner Frau, die von Kautsky und dessen Familie von der Bahn abgeholt worden waren, nicht zum Schulgebäude, sondern verweilte am Feldrain. »Ob ich als Schüler in die Anstalt eintreten wolle?« fragte sie nach längerem Schweigen. Doch sie mutmaßte dann schon, dass auch ich den Schulgang wohl hinter mir hätte. »Sie wohne zwar noch hier«, sagte sie, »arbeite aber während der Woche als Hausgehilfin in der Stadt, in Ennebyberg.« »Ob ich das kenne?« fragte sie unvermittelt, »diese Lust, Glas zu zerschlagen.« Da halte sie in der Hand eines dieser Gläser, das sie aus der Vitrine genommen habe, und könne dem Drang nicht widerstehen, es fallen zu lassen, obgleich sie wisse, dass die Hausfrau, Gattin eines Buchhalters, dessen Wert vom Lohn abziehen würde. Und dazu das Gezeter, es sei ein besonders seltenes Stück, und es gehörte doch nur zu billigen Serien. Das Lachen um ihren breiten, schmalen Mund war kindlich und trug zugleich den Anflug eines Aufbegehrens. Ihr schwarzes Haar hing lang und glatt über die Schultern. Die bräunlichen Hände, die sie vor sich auf den Knien hielt, waren von ausgeprägter, kräftiger Form. Mütterlicherseits stammte sie von einer indischen Prinzessin ab, erklärte sie. Väterlicherseits von einem polnischen Ritter, der zu Metternichs Zeit für die Freiheit seines Landes gekämpft habe. Als ich mich neben sie an den Rand des Holzgestells lehnte, wie um mich einzurichten auf das Anhören eines Märchens, nahm ihre Stimme einen bitteren, rissigen Tonfall an. Ihre Augen von grünlichem Grau betrachteten mich misstrauisch. Ich spürte, dass das geringste Zeichen von Unglauben sie weggejagt hätte. In England, sagte sie, habe sie zuerst im Haus Russells gewohnt und sei dann zu dessen und Huxleys Kindern nach Devon in die Musterschule bei Exeter versetzt worden. Windstöße bliesen ihr das Haar vors Gesicht. Sie sprach, halb Schwedisch, halb Englisch, durch die Strähnen hindurch. Sie sei erzogen worden zwischen der Elite, die für den Fortbestand des britischen Imperiums zu sorgen hatte. Aufgewachsen sei sie unter der Vorstellung, dass ihr ein besonderer Werdegang beschieden sein müsse. Dabei habe ein solcher Außenseiter wie Toller zu ihren Beschützern gehört, ihr Interesse für Tanz und Theater gefördert und ihr noch vor Schulabschluss dazu verholfen, zur Prüfung in die Schauspielerschule am Old Vic angenommen zu werden, die sie auch, ehe sie abberufen wurde nach Schweden, im Alter von 16 Jahren bestand. Jetzt fiel der Name ihres Vaters zum ersten Mal. Als ihm im November 36 das Nobelkomitee den Friedenspreis verliehen hatte und sie als Tochter eines der prominentesten deutschen Gefangenen in Schweden aufgenommen und von Sundberg, dem Rektor, eingeladen worden war, das Schulheim zu besuchen, rechnete sie noch damit, dass ihr, gemäß dem Wunsch ihres Vaters, ein Teil der Preissumme von 100.000 Mark für die Ausbildung zur Theaterarbeit zukommen würde. Die Unterschlagung, die von der deutschen Staatspolizei verübt wurde, wolle sie mir, sagte sie, nur andeutungsweise beschreiben. 80 Mark im Monat seien für die Verpflegung ihres Vaters ausgezahlt worden, während ihre Mutter während der letzten Monate seines Lebens 1 Mark am Tag erhielt. Der Rest gelangte in die Hände der Schieber. Schwer krank, nach jahrelangen Folterungen, wurde ihr Vater durch den Druck der internationalen Meinung aus dem Lager im Moor bei Esterwegen nach Berlin überführt und in einer Klinik untergebracht, die ein Dr. Doske, der in naher Beziehung zum Reichsmarschall stand, leitete. Vor 1 Jahr, sagte sie, stützte sich mit den Händen auf die Bretterkante, richtete sich hoch auf und sprach nun mit dem Gesicht emporgewandt. Kurz nach Ostern, 38, erfuhr ich durch einen herausgeschmuggelten Brief, wie er ums Leben gekommen war. Es hieß, er habe an Tuberkulose, an Herzschwäche gelitten. Doch war er nie lungenkrank, sondern körperlich von starker Konstitution gewesen, sagte sie. Bei angemessener Pflege hätte er gerettet werden können. Der aufgeschwemmte Hochstapler in der weißen Generalsuniform, der zweite Mann im Staat aber, hatte seine Ermordung bestimmt. Der Aufenthalt im Sanatorium Nordend in Niederschönhausen wurde von monatlich 60 Franc bestritten, die von der Liga für Menschenrechte aus Paris übersandt wurden. In einem schuppenähnlichen Gebäude im Garten lag der Kranke in einer Kammer, die zu halber Höhe von einer Holzwand unterteilt wurde. Ein Koffer, ein paar Pappschachteln, ein Brett mit einigen Büchern, das war alles, was er besaß. Seine Lungenkrankheit, sagte sie, war ihm in kleinen Dosen während der Jahre im Lager injiziert worden. Die allmähliche körperliche Zerrüttung sollte ihn, der sich offiziell in Schutzhaft befand, dazu treiben, seinem Leben selbst ein Ende zu machen. Doch da er immer noch standhielt und da ein toter politischer Häftling, wie es sich erwiesen hatte, die internationale Meinung weniger bewegte als ein noch atmender, wurde seine Beseitigung angeordnet. Ihr Gewährsmann, sagte sie, habe ihr berichtet, wie sich der Zustand des Gefangenen kurz nach einem Besuch des Marschalls zusehends verschlechterte. Der Patient habe, so könne er versichern, eine Überdosis von Tuberkelbakterien erhalten, die bei der allgemeinen physischen Schwäche den Exitus hervorrufen musste. Es sei dabei das Wort Abspritzen gefallen. Während der letzten Tage habe der Pfleger immer noch, sagte sie, die Decke verweigert, um die er in dem feuchten und zugigen Raum bat. Und nun, sagte sie, nachdem ihm nicht mehr zu helfen war und die Proteste der Weltöffentlichkeit versiegten, ließ auch die Aufmerksamkeit nach, die man ihr gewidmet hatte. Sie war zwar weiterhin Gast der Schulstiftung, bekam aber immer häufiger zu hören, vor allem von Kronheimer, der Vorsteherin, dass sie sich den Gedanken, zur Schauspielerin oder Tänzerin berufen zu sein, aus dem Kopf schlagen und zuerst einmal lernen müsse zu arbeiten. Als ihr Vater den Nobelpreis erhalten hatte, war sie als eine Berühmtheit vorgezeigt worden, umschwärmt von Fotografen und Journalisten. Sie hatte sich noch die Erlaubnis erzwungen, in Håkonssons Theaterschule in Stockholm eintreten zu dürfen. Das Komitee war für die Kosten aufgekommen, im Herbst 38 jedoch, als Toller sich einige Tage in Stockholm aufhielt und sie Brunius, der Leiterin des dramatischen Theaters, anempfahl, wurde sie von dieser grob abgewiesen, mit der Erklärung, dass sie erstens als Ausländerin nicht in die staatliche Schule aufgenommen werden und zweitens mit ihrem Akzent die Bühnensprache doch nie erlernen könne. Sie sprang von ihrem Sitz herab. Einige Augenblicke glaubte ich, sie würde davon eilen, dann aber ging sie mit mir auf das Schuldorf zu. Ich müsse bedenken, sagte sie, dass der Aufenthalt in Internaten für sie seit früher Jugend das Normale gewesen sei. Ihr Vater sei ja nicht erst von den Faschisten, sondern bereits von der Weimarer Regierung für seine Bekämpfung der Junker und Militaristen in Gefangenschaft gesetzt worden, als er in Tegel war. Ging sie ins Graue Kloster, in Bismarcks alte Schule an der Breiten Straße, wo sie als Tochter eines Hochverräters gequält und aus der sie dann, da sie den nationalen Gruß verweigerte, verwiesen wurde. Oktober 38, als ich 18 war, sagte sie, wurden mir durch Toller eigentlich erst die Konsequenzen der Geschehnisse während der letzten Jahre deutlich. So wie ich ein Jahr früher, obgleich ich wusste, wie mein Vater in den Zuchthäusern und Lagern behandelt worden war, durch seine liebevollen Briefe, die er mir über meine Mutter zustellen konnte, durch all die Artikel, Aufrufe und Aktionen zu seinen Gunsten, den Glauben in mir genährt hatte, dass er freikommen würde, so meinte ich auch nach seinem Tod noch, dass es eine Sühne, eine Erlösung geben müsse. Ich hatte als 13-Jährige Deutschland verlassen, hatte trotz des Umhertreibens geschützt gelebt, war nie einer Nation zugehörig gewesen, war Weltbürgerin. Jetzt erst, als Toller mir zeigte, welche Hetze gegen ihn selbst betrieben wurde, erfasste ich die Reichweite der Zerstörungssucht. Toller, der Pazifist, hatte mir etwas von meinem Vater ersetzt. Er, dieser milde, warme Mensch, wurde kurz vor seiner Weiterreise nach Oslo von der norwegischen Zeitung Fritt Folk Massenmörder genannt. Er, der wandernde Jude, hieß es, flackere als Hasser der germanischen Kultur von Land zu Land, um im Sold des Kommunismus Plünderung und Krieg vorzubereiten. »Wenn du Deutsch sprechen würdest«, sagte ich, »verstünde ich dich besser.« Sie blieb stehen, sah mich mit einem Entsetzen an, unter dem ihre Gesichtszüge auseinanderzufallen drohten. »Wer bist du denn?«, sagte sie plötzlich lispelnd. »Ich habe dich für einen Schweden gehalten.« Sie stand vor mir in ihrem dünnen, verschlissenen Kleid, das sie als Gabe erhalten haben musste, und dem sie längst entwachsen war. Ihre Hände hingen jetzt kraftlos herab. »Ich kann diese Sprache nicht mehr sprechen«, sagte sie. »Meine Eltern«, sagte ich, »sind Arbeiter. Durch die Besetzung des Sudetengebietes seien sie aus ihrem Wohnort vertrieben worden, wo sie sich aufhielten. Sei mir nicht bekannt. Selbst arbeite ich in der Separatorfabrik als Verzinner für einen Stundenlohn von 1 Krone. Die Miete für mein Zimmer in der Flemminggata betrage 40 Kronen im Monat.« Ich wusste nicht, warum ich ihr dies alles erklärte. Vielleicht geschah es aus Verlegenheit. Sie ergriff meine Hand, zog mich zurück, weg von den Schulhäusern, die vor uns lagen. »Zu Hodan könnten wir gehen«, sagte sie. »Ihn habe ich schon einmal aufgesucht. Er ist ein Ratgeber, ein Helfer, aber nicht zu den anderen. Seine Frau, die will mich nur unter die Fittiche nehmen. Und die Kautskis, diese gediegenen, kultivierten Leute, und Sundberg, mein Gastgeber, so anständig, so teilnehmend, so freisinnig, wie er nur sein kann im Rahmen seines religiösen Humanismus, ihnen allen kann ich nicht in die Augen blicken. Ich bin voller Verrat gegenüber ihrer Güte. Ich kann es nicht ertragen, dass Sie mich als Ihren Schützling ansehen. Hier in der Schule wollen Sie mir beibringen, die Natur zu erleben, sagte sie. Dies würde meine Sinne besänftigen, meinen Sie. Und ich habe versucht, etwas zu empfinden, vor den Feldern mit Kuhfladen, vor den mit Schwachstrom geladenen Drähten an den Pfählen, vor dem sumpfigen Bach, vor den Haufen von Steinen, die der Landmann aus seinem Acker geglaubt hat. Ich starrte den Himmel, die Wolken an, und das Einzige, was ich dabei fühlte, war, dass ich nicht hierher gehörte. Ich erinnerte an Brecht, doch auch von Brecht wollte sie nichts wissen. Der suche nur, sagte sie, die Bekanntschaft von einflussreichen Personen. Wir waren wieder zur Landstraße gekommen. Sie ging mit schnellen Schritten in der Richtung zur Anhöhe mit den Villen. »Es ist jetzt 7 Jahre her«, sagte sie, »dass ich meinen Vater zum letzten Mal sah. Vor seiner, wie heißt es, Überstellung in die Strafanstalt Tegel. Da war er noch wohlgenährt, trug Mantel und Hut, Kragen und Schlips. Und seitdem, das war wie in einem Film, kamen immer nur übereinander geblendete Abbilder auf mich zu. Die wurden immer unheimlicher, maskenhafter. Aus dem Lager Sonnenburg, wo er den großen, übers Herz genähten Flicken trug, mit der Nummer 562, dann in schlotternder Kleidung in Reih und Glied, hohläugig, riesige Nase, Mund zusammengebissen, kann sich kaum aufrecht halten mit dem Spaten, am Ostflügel, Station 5, dann in Papenburg-Esterwegen an der Ems, nahe der holländischen Grenze, zusammengesunken, Kartoffeln schälend, dann, Ende 34, schon zum Skelett abgemagert, auf einer Pritsche liegend, dann, zwischen zwei schwarz Uniformierten hängend, kreidebleich, ein Auge verschwollen, Zähne eingeschlagen, ein gebrochenes, schlecht verheiltes Bein schief nachschleppend, dann dieses Doppelfoto, seinem Totenschädel gegenüber, das strotzende Gesicht Hamsuns, der den Gefangenen verhöhnte, verfluchte, der einer der Führenden war, im monatelangen Kampf gegen die Verleihung des Preises an ihn, gespien, gekotzt habe ich, sagte sie, seine Bücher, die ich einmal liebte, Hunger, Pan, Victoria, habe ich zerrissen. Dann, Februar 38, der noch einmal zum Zivilisten verkleidete lebende Leichnam vorm Schöffengericht Berlin Mitte, im Profil, mühsam den Kopf aufrecht haltend, dann nur noch die Vorstellung, wie er da in der schmutzigen Ecke des Schuppens lag, hinter der halben Bretterwand der wachende Pfleger, im Krankenhausgarten der blühende Schlehdorn, am 4. Mai 38 um 3 Uhr nachmittags, als die katholische Schwester über ihm ihr Bitt für uns aufsagte, bis zur allerletzten gipsernen Schale, die ihm ein unbekannter Bildhauer, der sich bei Nacht ins Todeszimmer geschlichen hatte, vom Gesicht nahm und außer Land bringen konnte, eine Maske ganz fremd, kalt, ähnlich der von Schiller, von Blake. Wir gingen die Straße hinauf, und jetzt, sagte sie, da niemand mehr was mit mir anzufangen weiß, lässt die jüdische Vorsteherin unserer Schule alles das an mir aus, was mir von der Kindheit in Deutschland her das Heimtückischste war, das Autoritäre, den terroristischen Zwang zur Disziplin. Sie, selber Flüchtling aus diesem schändlichen Land, geifert, ich dürfe, wenn ich nicht arbeite, auch nicht essen. Und diese anständigen Menschen ringsum nicken zustimmend, bestätigen, dass ich als nichts, als Bettlerin froh zu sein habe über die Almosen, die ich erhalte. Wir hatten die Station der Vorortsbahn erreicht. Sie wolle mit mir in die Stadt fahren, sagte sie. Auf meinen Hinweis, dass Hodan uns erwarte, antwortete sie nur, man könne ihn ja telefonisch verständigen. Es war das erste Mal, dass jemand mit mir durch die Wohnungstür trat und mich in mein Zimmer begleitete. Meine Mitmieter saßen beim Abendessen in der Küche. Es ging lärmend zu. Branntwein war im eigenen Destillationsapparat hergestellt worden. Die Trinklieder schallten durch die Wand. Ich sah meinen Unterkunftsraum mit den Augen des Gasts. Er glich einer Zelle. Schmale Bettstatt, Tisch, Stuhl, Kommode, Kachelofen. Kein Buch, nur ein paar Papiere auf der Tischplatte. Nichts hatte ich ihr anzubieten. In die Küche wollte ich nicht gehen. Ich solle die Lampe löschen, sagte sie. Nur der fahle Vorsommerhimmel, die Lichter von der Straße erhellten Wände und Decke, Reflexe der Scheinwerfer vorbeifahrender Automobile glitten immer wieder quer durch die Kammer. Immerhin. Parkaussicht, sagte sie. Zum ersten Mal, auch in diesem Land, sprach ich über meine Zeit in Spanien. Es wurde dunkler, die Besucherin hatte sich auf dem Bett ausgestreckt, ich saß am Fenster. Allmählich wurde es still in der Küche und im Nebenzimmer. Ein Arbeitstag würde folgen, mit frühem Aufstehen. Ich sah mich im Bruchteil einer Sekunde meine Karte um 4 Uhr morgens in den Schlitz der Stempeluhr schieben und den Hebel herunterdrücken. »Wie es mir gelungen sei, mich hier anzupassen?«, fragte sie. Seit fast 3 Jahren sei sie in diesem Land und sie habe bisher nur die Mühe erfahren, die es kostete, um überleben zu können. Nach dem abgebrochenen Versuch, beim Theater anzukommen, habe sie die Hoffnung auf Weiterbildung aufgegeben. Sie vegetiere nur. Es sei nicht die Auswanderung, sagte sie, die ihr die Empfindung der Unzugehörigkeit eingab. Ausgereist, eingereist, weitergezogen sei sie immer. Die Unbeständigkeit habe ihre Familie im Blut. Die Großeltern meines Vaters, sagte sie, sprachen noch Polnisch. Meine Mutter war in Indien geboren, in England erzogen worden. Aus Oberschlesien übersiedelten die Eltern meines Vaters nach Hamburg. Dort lernte mein Vater vor dem Krieg meine Mutter kennen, die Anhängerin Pankhurst, Frauenrechtlerin war. In einem Dorf in Essex heirateten sie 1913, fuhren dann wieder nach Deutschland, lebten in Hamburg, Berlin, waren oft unterwegs für ihre Zeitschrift, für die Antikriegsbewegung. Es war vielmehr so, sagte sie, dass ich gegen den Internationalismus, in dem sie aufgewachsen war, immer das Kleinliche, Engstirnige erhoben hatte. In Berlin habe man sie Ausländerin, Jüdin geschimpft, ihrer dunklen Haut, ihres dunklen Haars wegen. In der Wigbiholm-Schule riefen ihr die Kinder Inderin, Indianerin nach. In England habe sie eine Zeit lang den Traum genährt, eine Herkunft zu besitzen. Ich wollte etwas vorstellen zwischen all diesen Abkömmlingen der Oberklasse. Ich grub meinen Urgroßvater aus, Palmer, diesen Gardegeneral der Königin, der in Hyderabad die Tochter eines Maharajas heiratete, nachdem er, während irgendeines Gemetzels, zum Schutz des indischen Fürstenhauses aufgetreten war. Ich umgab mich mit den Bildern seiner Besitztümer, der Ländereien, der von ihm gegründeten Bank. Hinter ihm stand die Ostindische Kompanie, die Macht des Kolonialismus. Und meine Mutter, ich sah sie nie als Suffragette, die im Hyde Park Agitationsreden hielt, die im Gefängnis in den Hungerstreik trat, sondern in einer Vergangenheit, angefüllt mit Marmorpalästen zwischen Palmen, mit Grabmonumenten, mit Dienern, Sklaven, Fakiren, von denen einer, was mir besonders malerisch schien, jahrelang an eine Mauer gestützt stand, mit verkrüppeltem, wie zu einem Ast gewordenem Arm. Diese legendäre Welt ließ sich verbinden mit den Edlen, den Feudalherren und Militärs aus dem Geschlecht meines Vaters. So spiegelte ich mir eine Familiengeschichte vor, unter der ich meine Unsicherheit verbergen konnte. »Vielleicht wäre es besser gewesen«, sagte sie, »wenn man mich nicht um meines Vaters Willen in der Fremde aufgenommen hätte, sondern wenn ich gezwungen worden wäre, anzufangen aus meiner Armut heraus«, die ja meine Wirklichkeit war. Ich sah, wie sich ihr Mund bewegte, hörte ihre Worte, vermochte nicht, ihr mit meinen Erfahrungen der Ausgeschlossenheit zu antworten. Es hätte ihr gegenüber als hohl klingen müssen oder moralisierend, wenn meine eigenen Entbehrungen zur Sprache gebracht worden wären. Auch wusste ich, dass dies ihr Tag war, dass sie noch gar nicht bereit war, mich anzuhören, mir ein Verständnis entgegenzubringen. Ich sagte nur, dass ich mich hier zurechtgefunden habe, weil sich mir eine Arbeitsmöglichkeit geboten hatte. Alles andere, sagte ich, habe ich zurückgestellt. »Dass du einen politischen Weg eingeschlagen hast«, sagte sie dann doch, »hat dir geholfen. Mich hat niemand herangezogen zu einer Jugendgruppe. Ich war immer eine Art Ausnahmefall. Mich hat man immer hierhin oder dorthin in ein Asyl gebracht.« »Ich hätte von meiner Mutter lernen können«, sagte sie. »Aber meine Mutter war nie da. Sonntagsgast war ich bei ihr. Und meinen Vater habe ich idealisiert. Bis ins Letzte habe ich einen Helden aus ihm gemacht, mit dem er sich nicht sprechen, der sich nicht umarmen, nur vergöttern ließ. Dies alles ist nun seit dem Herbst, seit Tollas Abfahrt nach Amerika, über mich gekommen. Im Grund glaube ich, bin ich ein praktischer Mensch, ein Materialist. Ich wollte mich als Europäer, als Kosmopolit sehen. Aber ich habe es nicht verstanden, die Voraussetzungen für meine Entwicklung auszunutzen, habe mir die Rolle des Emigranten aufdrängen lassen und zudem noch die andere Rolle, die Frauenrolle. Sie richtete sich steil auf. Emigrant sein und Frau sein, sagte sie, das ist eine doppelte Reduzierung. Ein Emigrant ist kein Mensch, nur ein Schatten, der einen Menschen vorstellen will. Eine Frau, das ist etwas, das keine Ansprüche stellen darf. Beides zugleich ertragen, das überstieg meine Kräfte. Ich weiß, wenn ich Gläser zerschmeiße, so gehe ich selbst in Stücke. In Wigbyholm hat dafür niemand Verständnis. Ein bloßer Versuch, etwas von meinen Schwierigkeiten anzudeuten, führt dazu, dass man mich zuerst verwundert, dann ärgerlich anstarrt. Wie ich denn vergessen könne, dass man mir geholfen, dass man sich für meinen Vater eingesetzt habe. Dieser Vorwurf ist berechtigt. Aber gleichzeitig ist es doch so, dass das, was uns in die Flucht getrieben, was meinen Vater und unzählige andere vernichtet hat, hier nicht existiert. Dieses Europa, aus dem wir kommen, ist ohne Gestalt. Ich bleibe der fremde Vogel. Will ich etwas von meiner Selbstständigkeit zeigen, so verschließt man sich vor mir, wie vor einem schrecklichen, unerträglichen Konflikt. Geh in einen Haushalt, sagen meine Wohltäter, lern Stenografie, dann kannst du in einem Büro Anstellung finden. Sie legte sich nieder. Ich habe versucht, mich anzupassen, sagte sie. Irgendwo müsse man ja hingehören, redete ich mir ein. Und dann schlägt dieses Schweden über mir zusammen. Eine Insel ist Schweden, mit riesigen Wäldern, mit Feldern und Seen, Hügeln und Bergen, hier und da rot bemalte Hütten. Europa ist ganz fern und exotisch. »Kannst du dir noch vorstellen, wie es dort aussieht?«, fragte sie. »Legen sich nicht auch, wenn du dich hinausdenken willst, diese langen, langen Küstenstrecken um dich herum?« Sie schwieg. Ich glaubte schon, sie sei eingeschlafen. Dann hörte ich sie plötzlich lachen. »Weißt du«, sagte sie, »jetzt bin ich endgültig aus der höchsten Kaste zu den Unberührbaren abgesunken.« Übernächtig, zwischen den Kesseln in den Dämpfen, sagte ich ihren Namen vor mich hin. Wie sie sich zur Überwindung ihrer Unzugehörigkeit einige Jahre lang einen fantastischen Schmuck für ihr Leben zugelegt hatte, so trug sie auch noch an dem Traum, mit dem sie von ihren Eltern bedacht worden war, dem Traum eines Namens, der schwärmerisch all das umfing, was ihrem Vater und ihrer Mutter während der unsteten Zeit nach Kriegsende verwehrt gewesen war, an diesem blütenhaften Namen, in dem die Freude der Eltern über das Kind, ihre Hoffnungen, die sie damit verbanden, ihre Vorstellungen von Entspannung und Frieden zum Ausdruck kamen. Dass sie in ihrem gehetzten, militanten Dasein ihre Tochter Rosalinde nannten, fügte dem, was ihr Vater durchlitten und ihre Mutter täglich unter der Bewachung der Staatspolizei zu erdulden hatte, noch einen besonderen Schmerz hinzu, den Schmerz des Unerfüllten, des gänzlich fehlgeschlagenen Verlangens. Und hatte sie auch nichts darüber verlauten lassen, so konnte ich mir doch vorstellen, wie diese unerbittliche Abtrennung von einem einmal erdachten Wunder auf sie einwirken und sie wie zu einer Schuldigen machen musste. Denn sie war ja freigekommen, weggeweht. Ihr Vater und ihre Mutter waren zurückgeblieben in den Folterkellern. Zurückgeblieben, ohne eine Spur von sich zu hinterlassen, waren auch meine Eltern. Für die Tochter Osjetskis. Wie für mich ging es jetzt darum, eine Möglichkeit des Überdauerns zu finden, sich hinwegzusetzen über die Behinderung unserer Absichten und Wünsche. Es war schwerer für sie, sich aus ihrer Beengung zu lösen. Sie, die 19-Jährige, befand sich in einer Konfliktlage, die sie ratlos, apathisch machen konnte –